Wir lieben Jesus, wir lieben Jesus, denn der Herr hat uns zuerst geliebt. Wenn du Fragen hast, dann wollen wir dir sagen, wir lieben Jesus und Jesus liebt auch uns. Was der Herr an uns getan hat.